Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung der Kultur, der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Und der Titel unserer Sendung heißt Umdenken. Aber jetzt begrüße ich erstmal mit mir im Studio Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. Und in der Technik werden wir von Felix Jakowitz begleitet, der denn die Technik des heutigen Abends macht. Ja, Wandel in der Gesellschaft und im Globalen sind die Herausforderungen unserer Zeit. Beobachten können wir den Wandel im Sinne einer Rückwärtsentwicklung an vielen Stellen, wenn wir in die Nachrichten blicken. Nach vorne zu zukunftsfähigen Entwicklungen ist jedoch das erforderliche Ziel. Auch hier werden wir immer wieder überrascht von positiven Ereignissen und Entwicklungen. All dies rührt von evolutionären Entwicklungen in unserem Denken her, die uns neu denken lassen. Dies wollen wir an ein paar Beispielen verdeutlichen. Zum einen mal an der bayerischen Landtagswahl, den Ergebnissen und was sich daraus so ergibt. Dann finden wir interessant eine Passage im Koalitionsvertrag der schleswig-holsteinischen Jamaika-Koalition. Dann auch gibt es ein Testprojekt in Berlin. Und dann sind wir noch auf ein Bündnis von ein großes Bündnis von diversen Sozialträgern und Verbänden gestoßen, die sich mit dem Thema Existenzsicherung für Kinder beschäftigt. Und einen Moment. Alle Beispiele werden und wurden nur dadurch möglich, dass umgedacht wurde und alte Denkmuster verlassen wurden. Ja, neues Denken, vielleicht noch eine letzte Anmerkung, ist nicht leicht oder bequem. Und neues Handeln oder neues Denken und neues Handeln weckt auch die Beharrungskräfte und Widerstände hervor. Aber bevor wir einsteigen, dann thematisch, haben wir erstmal Musik und vielleicht Margit, magst du uns den ersten Titel ansagen? Genau, der erste Titel ist von Fleury, Constellate. Schön Musik, Margit, die du da gefunden hast. Das freut mich. Ja, die Landtagswahl in Bayern, die war letztes Wochenende? Vorletztes Wochenende. Vorletztes, okay. Ja, die nächste Wahl steht jetzt schon wieder in Hessen an. Die war 14 Tage Unterschied. Genau. Also vor 10 Tagen ungefähr. Dann sind wir genauer. Da wart ihr ja wie nennt man das, Wahlhelfer in einem Wahllokal. Ja. Genau. Also wir waren im Glockenbachviertel eingesetzt, genau, in der Münchner Innenstadt. Wir wollen also erstmal eine Nachlese machen und vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was ihr so wahrgenommen, was ihr so beobachtet habt. Ja, ich fand es wie immer spannend. Also um 7:30 waren wir im Wahllokal und haben das erstmal hergerichtet. Da muss man ja alles Mögliche aushängen und die Wahlkabinen herrichten und so auf vieles achten. Und da standen schon die ersten drei Wähler im Grunde draußen und warteten, bis wir fertig waren. Und dann um 8 ging es pünktlich los. Dann haben die schon mal gewählt. Und dann war ein bisschen noch, war es noch zögerlich, aber so ab 8:30, 9 war dann Tuschur. Eigentlich war immer eine Schlange, die Wahlkabinen, 5 Wahlkabinen im Raum hatten wir, waren immer besetzt und es ging den ganzen Tag durch. Die Leute waren lange Schlangen im Treppenhaus zum Teil. Also man hatte den Eindruck, also die Leute wollen was verändern. Es war ihnen wichtig, zur Wahl zu gehen. Wir hatten eine hohe Wahlbeteiligung, die war bei 70%. 75. Also, 75. Also obwohl immer mehr Leute Briefwahl nehmen, ja, war trotzdem ein hoher Andrang bei euch im Wahllokal, ja, für diese Wahl da gewesen. Ja. Und wie war denn die Stimmung? Total, eine Aufbruchstimmung. Das war total schön. Und es waren lebendige Leute und ganz egal, ob das der Graf und die Gräfin waren, die vorbeikamen, man merkte das überhaupt nicht. Mhm. Also ihr habt es nur gesehen, natürlich an der Karte. Ja klar, ja, ganz wild und individuell, das finde ich sehr schön. Und auch mancher Doktor und Professor, die waren alle total, also irgendwie hatte ich den Eindruck, das war eine grüne Welt. Gut, jetzt habt ihr seid natürlich eine Hochburg der Grünen. Ist nicht ganz bayerisch repräsentativ, überhaupt, weil ihr nicht ein bisschen im Glockenbachviertel, glaube ich, dazugehörend, oder? Ja, ja, ja. Wobei, also erstmal war es schon eben, die Menschen wollten wählen und sie wollten mit diesem Wählen auch was ausdrücken. Also das war so der Schwung, der einfach so in der Luft lag. Und was sich ja dann auch im Ergebnis ausdrückte, also die Grünen hatten bei uns 50% und in eurem Wahllokal, unserem Wahllokal, ja. Und das sind halt dann, und die CSU und SPD und FDP, die lagen alle so bei knapp über 10% und AfD gab es so gut wie gar nicht. Also das war eine andere Welt, ne? Das ist schon klar. Aber zunächst, also diese Welt gibt es eben auch und das war schon beeindruckend, also so eine Stimmung der Entschlossenheit, ne? Also dass man merkte, also jeder wollte da hinkommen, auch wenn es schwierig war, die Mütter mit ihren Kinderwägen oder eben ganz alte Menschen, die gerade noch mal dahin gehen konnten. Also das, ja, das war besonders an dieser Wahl. Das ist auch bei anderen Abstimmungen ganz anders, ne? Da ist es eher müde und tut sich nicht viel. Das gibt es ja auch, habe ich auch schon erlebt. Und wir hatten jede Menge zu tun und wir hatten auch einen wunderbaren Wahlkoffer. Also, gut, den hört man ja in der Presse im Moment, ja. Echt? Habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ja, ja, also mit dem Laptop und einem Drucker drin. Das Debakel ist ein Thema im Moment gerade, ja, was ja auch zu einer Neuauszählung möglicherweise in Mosach. Genau. Führt. Genau. Also der Wahlkoffer, der taugt nichts, tut mir leid, der funktionierte einfach nicht. Die Schnellmeldung, die wir ja dann durchgeben sollten, die kam sehr spät von uns. Und wir waren um 2:30, glaube ich, in der Früh zu Hause. Wenn wir händisch ausgezählt hätten, wir waren sehr schnell, dann wären wir bestimmt kurz nach 10 draußen gewesen. Ja, das hat mich dann auch gesundheitlich ziemlich aus der Bahn geworfen, also weil es so anstrengend war. Und weil ich war Wahlvorsteher und musste immer die schwierigen Dinge tun und mich mit diesem blöden Koffer rumschlagen und anrufen und so weiter. Also du hast die Verantwortung dann letztendlich getragen, was dort vor Ort passiert. Ja, und eben gerade die schwierigen Aspekte dann auf mich genommen. Naja, gut. Jetzt kann man natürlich noch mal überlegen, was sagt uns das? Ne? Und also jetzt ist das ganze gesamtbayerische Ergebnis, weil es geht ja nicht nur um jetzt die Münchner Stimmung. Ja, und das gesamtbayerische Ergebnis ist wie meistens eigentlich ein bisschen enttäuschend. Einerseits ist die Aufbruchstimmung, wo man spürt, da wollen Leute was ändern. Oder auch gerade im Bayerischen ist es ja oft so ein ich möchte was. Und wenn es dann ernst wird, hat man das Gefühl, aber ich kann nicht. Und so, das drückt sich für mich auch in dem Ergebnis aus. Also die CSU kann nicht mehr allein regieren, das ist ja, ja schon mal was. Und das nicht mit einem kleinen Partner, sondern sie braucht für ihre Macht ein Drittel, genau, eine andere Partei. Genau, und sie sind ja, glaube ich, auf die Freien Wähler jetzt zugegangen. Ja, ja. Und die werden wohl auch miteinander koalieren. Und also, das ist die Frage, wie viel sich dann wirklich verändert. Das, bei mir hatte das dann so zwei Phasen. Also, als ich dann ein oder zwei Tage später dann so sah, ja, es gibt... Also, mein eigenes Verhältnis zu den Grünen ist jetzt auch nicht mehr so ganz begeistert oder so, aber so als Zeichen, dass es jetzt 6 Direktmandate gibt in Bayern, fand ich schon ganz nett. Und dann auf der anderen Seite eben so den Eindruck, naja, aber viel ändern tut sich jetzt auch nicht. Ne? Die CSU regiert weiter, holt sich die Freien Wähler, die sind in vielen Punkten ganz ähnlich. Also das steht auch, weiß jeder. Und also diese Diskrepanz war erstmal da. Aber dann muss ich schon mit ein bisschen mehr Abstand sagen, weil sich das auch zusammenfügt mit anderen Ereignissen, also zum Beispiel mit dieser riesigen Demonstration, unteilbar einen Tag vor der Abstimmung in Bayern, in Berlin. Ja, ja. Oder dann mit auch 240.000 Teilnehmern, was ich noch in der Presse jetzt kurz entnommen habe. Genau, das war für 40.000 Teilnehmer anvisiert und 240.000 Menschen kamen. Mhm. Das war wunderbar. Ja, oder auch eben in London jetzt gegen den Brexit, also ich glaube 700.000 Menschen, die insgesamt in Großbritannien auf die Straße gegangen sind. Insgesamt in von London, glaube ich, mit 500.000 wurde, genau, habe ich die Zahl gehört gehabt. Ich hatte jetzt 700.000 irgendwo gelesen für ganz Großbritannien. Das ist natürlich ein anderer Rahmen, ja. Hm. Und dann auch, sagen wir jetzt auch zum Beispiel jetzt wieder die Kommunalwahl in Polen, wo man merkt, also die Bäume der PiS, die wachsen auch nicht einfach in den Himmel. Sie haben keine einzige polnische Großstadt erobert. Insgesamt habe ich so einen Eindruck, da wechselt ein bisschen die Stimmung. Und dann finde ich es schon sehr bedeutsam, dass die CSU mit ihrem schrecklichen Kurs, also wie das der Dobrindt formuliert, die AfD überflüssig zu machen, indem man nämlich weitgehend die Forderungen von AfD-Wählerinnen und Wählern aufzunehmen versucht. Also dass dieser Kurs einfach wirklich an die Wand gegangen ist. Ne? Also dass sie damit voll eingebrochen sind. Das ist wirklich von großer Bedeutung, denke ich. Und insofern deutet sich da für mich auch auf, sagen wir mal, in der Weltgesellschaft so ein bisschen ein Stimmungsumschwung an. Ich meine, es ist jetzt noch wichtig, was am 6. November in den USA passiert. Ja. Aber nun ja, also deswegen, also meine erste Enttäuschung, ändert sich ja doch gar nicht so viel. Aber es ändert sich vielleicht doch was. Ist doch vielleicht ein Zeichen. Weil sich manches weltweit irgendwie tut. Es rumort im Gebälk, habe ich schon den Eindruck. Und ich habe das Gefühl, dass der Neoliberalismus allmählich zu seinem Ende geführt wird, dass es so nicht weitergeht. Also gerade die Umwelt schreit ja zum Himmel, dass es so nicht weitergehen kann. Und das ist vielleicht auch noch so ein Punkt von der Wahl, dass, also ich hatte nicht den Eindruck, dass jetzt der Wahlkampf der Grünen besonders großartig war, also von der Aussagekraft der Plakate her und auch von der vom Tiefgang der Spitzenkandidaten oder so. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich einfach in der Bevölkerung ganz oft so die Resonanz erfuhr, dass die Grünen eben für die richtigen Themen stehen. Also dass gerade das Thema Umweltschutz, jetzt dieser Sommer, der wunderschön, aber auch irgendwie verrückt, also in seiner Ausdehnung, in der Trockenheit, also dass die Leute merken, also dieses Klimathema, das ist einfach da und da müssen wir eine ganz andere Gangart einschlagen, um dem gewachsen zu sein, Umwelt und beim Flüchtlingsthema auch, dass die Leute eben einfach diese Menschenfeindlichkeit, die da oft in Äußerungen zutage trat, dass die da einfach überhaupt nicht mitgehen wollen. Und da standen eben die Grünen dafür, für einen grundsätzlich anderen Kurs. Also es ist eine andere Frage, ob sie den wirklich machen, aber dafür stehen sie. Aber was ist denn mit der guten alten Oma SPD? Tja. Naja, da würde ich sagen, die SPD ist halt eine Partei des systematischen Opportunismus, eines kalkulierten Opportunismus, wo man eigentlich auf allen Feldern Positionen bezieht, die nie mutig sind oder nie über das hinausgehen, was halt breite Bevölkerungsschichten annehmen können. Und ich denke, diese Haltung, die hat letztlich da spielt dann schon ein bisschen die Rolle, was für ein Wind weht sozusagen. Die Leute, das Also das wirkt jetzt langweilig. Jetzt suchen die Leute eher nach was. Also es fehlt was, für was sie steht. Die Grünen sind jetzt nicht herausragend, aber sie stehen für etwas. Ihre Themen. Sie haben sich verkörpert etwas, ein bestimmtes Verständnis, ein bestimmtes Denken. Und die SPD, wenn ich die richtig verstehe, die steht dann, die ist nicht erkennbar, dass sie, für was sie genau steht. Nee, sie stehen immer noch bei den alten Geschichten. Also sie sind nicht wirklich am Puls der Zeit und bei dem, was die Wähler empfinden. Auch nicht mehr Arbeiterpartei sind sie auch nicht mehr. Nee. Die gibt es ja auch nicht mehr. Also sie stehen eigentlich zu wenig. Ja, aber sag mal, das ganze soziale Thema, das ist stark genug. Also damit ließe sich schon was machen, wenn man halt nicht dieses ständige Mausgraue praktizieren würde. Ne? Also das begeistert nicht. Da müssen Sie schon eine andere Art finden, Ihre Sache einzubringen. Genau. Da magst du eine Musik ankündigen uns? Ja, genau. Das finde ich jetzt schon gut. Und jetzt kommt Wordsmith mit On the Come Up. Come on, let's go. Been around that world, man. Born in Germany and seen a lot, but I'd rather not. Them hard knocks of building blocks on a long road with some fold and some blow and some know that egos put you in that deep hole. Let me at it. A miracle ain't magic, never average. It's a habit pushing through when it's problematic. I can dig it. I've been where you've been, man. Down and out when I had no bucks and I had no luck to pull me up. Got faith when I misplaced that good grace and about face. Not too late, no need hate, a true waste. Forget the bragging, back it up. What about that action? This is me when I get the yapping. This is me when I show my passion. Look at the way I come up, have my back against the wall. Look at the way I get up, why would you ever let me fall? Look at the way I see it, I could be a superstar. I'm on the come up, yeah, I'm on the come up, y'all. I'm on the come up, yeah, I'm on the come up. If you see what I see, best believe I got good luck. Never doubt you got it, best believe you got it, yeah. Best believe you got it, yeah. Talking to the world, lecture if it's necessary. Call me that professor with a flash of a visionary. It's more than sane, it's insane at the same facade. I'll be talking blunt truths, so get used to me pulling cards. No applause, go tell a blog, I'm coming up. Tell them what, I'm gonna make that money. Nothing's done in vain, so now what's up? I'm hearing silence, words before the violence. Peace before the sirens, happiness when retiring. Simple life ain't nothing to be ashamed of. As long as you got purpose on the surface and you show love. Living proof, more than just a tie-in suit. I'm in the loop to come up. Put your ones up when your time is due. Look at the way I come up, have my back against the wall. Look at the way I get up, why would you ever let me fall? Look at the way I see it. Ja, die bayerische Wahl war natürlich jetzt sehr aktuell gewesen als unser erstes Thema. Jetzt kommen wir zu Schleswig-Holstein und das ist gar nicht so neu, so aktuell. Das ist eigentlich schon über ein Jahr alt. Da gab es einen Artikel vom 26. Juni 2017, auf den wir jetzt erst aufmerksam geworden sind, aber der spannend ist. Magst du mal berichten, Margit? Ja, also in Schleswig-Holstein, da steht das Jamaika-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP. Genau. Und diese Koalition, die plant eine kleine sozialpolitische Revolte, um Existenzängste von den Bürgern fernzuhalten. Da kommt also im Koalitionsvertrag ein Passus vor, der ist noch ein wenig allgemein und ungefähr. Wir werden, heißt es dort, ein Zukunftslabor mit den Akteurinnen und Akteuren der Arbeitsmarktpolitik und aus der Wissenschaft ins Leben rufen, in deren Rahmen die Umsetzbarkeit neuer Absicherungsmodelle, zum Beispiel ein Bürgergeld, ein Grundeinkommen oder die Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme diskutiert und bewertet werden soll. Und diese Ergebnisse aus diesem Prozess, der dann angestoßen wird, die will man in die bundespolitische Debatte tragen, um eben Existenzängste von den Bürgerinnen und Bürgern fernzuhalten. Und das ist also eine vage Umschreibung einer kleinen Revolte, eine bewusste Stichelei im Grunde gegen die SPD. Ja, zum einen mal natürlich klar, Sie wollen vielleicht damit zeigen, dass Sie als Jamaika-Koalition eigentlich eine Grün-Konservative, Neoliberale, dass die auch sozial können. Mhm. Andererseits ist es durchaus auch eine geschickte oder gekonnte Antwort auf den Auftrieb der AfD. Mhm. Denn die instrumentalisieren ja das Thema der Angst, der Zukunftsangst und der Existenzangst aus meinem Empfinden heraus. Mhm. Das stimmt. Ich denke auch, dass das stark die Grünen reingebracht haben. Und wo ja auch im Landesverband dort, also der Habeck, der jetzige Bundesvorsitzende, kommt ja von dort. Und also der klar ausgedrückt hat, dass er ja das ein Grundeinkommen unterstützt. Ob es bedingungslos ist oder nicht, das hat er vielleicht nicht ganz so klar gesagt. Aber also die Richtung wird von ihm geteilt. Und genau, so hat er das auch gesagt. Ja, und so hat er das da hineingebracht. Und sag mal, für uns war ja jetzt auch bei dieser Sendung so der Aspekt von Bedeutung, also zu zeigen, wie dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen allmählich auch in Deutschland die Schwelle überschreitet. Also bei einer vorherigen Sendung hatten wir auf Großbritannien geblickt und auf die Labour Party und auf die Weltbank. Aber jetzt sehen wir eben hier in Deutschland, da wird auch diese Schwelle überschritten, wo es dann anfängt, Thema zu werden in den verschiedenen sozialpolitischen Diskussionen und dann eben da und dort auftaucht. Und was ich dabei bemerke, ist, dass es eigentlich eine Bewegung von unten her ist. Vor 10, 15 Jahren war das noch eine Graswurzelbewegung von zuerst Intellektuellen vielleicht oder von engagierten Bürgern, dann den Initiativen, und inzwischen wandert das wirklich so durch und es hat die Ebene der Landespolitik erreicht. Die Bundespolitik nimmt sich des Themas noch nicht an. Das ist noch ein Generationsthema beziehungsweise ein Merkel-Thema, dass das im Moment da noch Verhinderung erfährt. Aber diese Bewegung sehe ich darin sehr stark, dass wir jetzt heute alles sehr stark landespolitische Beispiele hier zeigen können von Veränderungen. Mhm. Da gibt es ja dann noch so eine, ich finde es auch irgendwie lustige Fortsetzung, also dass nämlich der Stadtrat von Flensburg beschloss, den Antrag zu stellen bei der Landesregierung von Schleswig-Holstein, dass sie jetzt gerne, wo ja jetzt so Schönes im Koalitionsvertrag steht, jetzt würden sie also gerne einen Modellversuch machen in Flensburg, also begleitet von ihrer dortigen Uni. Und im Unterschied zu anderen Modellversuchen wollten sie das eben nicht so durchziehen, so als quasi Alternative zur bisherigen Sozialhilfe, sondern es sollte eine repräsentative Stichprobe der Bevölkerung sein. Mhm. Und die sollten eben für einen bestimmten Zeitraum das bedingungslose Grundeinkommen kriegen. Und man wollte so mal rauskriegen, wie geht es den Menschen dann damit, wenn sie das kriegen. Das ist in dem Fall der Stadtrat in Flensburg und der ist unter SPD-Regierung. Ja, die Oberbürgermeisterin ist Frau Lange von der SPD und also ein Herr Matz, der Fraktionsführer der SPD im Stadtrat, der hat es stark befürwortet und sag mal, dann musste dran gearbeitet werden, also dass der Antrag auch wirklich passt und die jetzt nicht irgendwelche Nachteile herauskommen für Leute, die eben bisher Sozialleistungen beziehen. Diese ganzen Hürden wurden gemeistert und zum Schluss im Finanzausschuss des Stadtrats stimmten SPD, Südschleswischer Wählerverband, Grüne und wir in Flensburg, also breit Mehrheit dafür, und CDU und FDP enthielten sich und so kam der Antrag durch. Aber dann kam natürlich die Landesregierung und sagte, oh, so hatten wir es jetzt aber doch nicht gedacht. Also so schnell wollten wir das jetzt doch nicht in die Praxis bringen. Da wurde jetzt erstmal nichts draus. Wobei ich einfach sehe hier, Konkurrenz belebt das Geschäft in dem Fall im positiven Sinne, denn die SPD hat sich vielleicht ein bisschen herausgefordert gefühlt, hier diesen Ball aufzunehmen und hier auf dieses Thema aufzusteigen, nachdem es auf der landespolitischen Ebene schon was da ist. Das ist natürlich provokativ, dass sie in dem Fall ein wenig Öl in das Feuer gießen zu diesem Thema. Jetzt gesehen und ich finde das gut und spannend. Ja, es gab dann eben auch ein ganz berührendes oder flammendes Plädoyer dieses Herrn Florian Matz im Vorwärts, also in der Parteizeitung der SPD. Das war im September letzten Jahres wo er dann eben das begründete, warum er so dafür stark dafür eingetreten ist, für diesen Modellversuch. Er sieht eben Flensburg mit einer traditionell ziemlich hohen Arbeitslosigkeit. Und also aus bestimmten Gründen, strukturellen Gründen, sieht er da Flensburg als gut geeignet an, das auszuprobieren. Und er weist eben darauf hin, auf die Erfahrungen, die gemacht worden sind, also wie eben gerade als die Flüchtlingskrise war und viele Flüchtlinge in Flensburg strandeten im Grunde 2015, weil sie eigentlich weiter nach Skandinavien wollten. Da haben eben sich ganz viele Ehrenamtliche engagiert, Leute, die eigentlich im Leistungsbezug nach SGB II waren, also bei Hartz IV, und die dann Schwierigkeiten mit dem Arbeitsamt kriegten, weil das Arbeitsamt sagte, ja, er steht ja dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfügung. Und dass er im Grunde sagt, das, was wir als Sozialdemokraten wollen, das erreichen wir doch gerade durch das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und dass er eben seiner Partei empfiehlt, wir sollten diese Chance nutzen, wir sollten uns damit auseinandersetzen. Und eigentlich ist es ein Schritt in die Richtung, in die wir immer schon wollten. Ja, ich finde es auch interessant, die Begründung von Herrn Habeck für das Grundeinkommen. Und zwar sagte er, dass ich eine Art von Grundeinkommen für richtig halte, ist kein Geheimnis. Erwerbsbiografien haben zunehmend Brüche. Die Lebens- und Arbeitswelt vieler Menschen wird fragiler, gerade auch, weil die Digitalisierung zu radikalen Veränderungen führt. Hier brauchen die Menschen eine neue Form von Sicherheit. Deshalb freue ich mich, dass der Koalitionsvertrag neue Formen der Absicherung und explizit auch ein Grundeinkommen in den Blick nimmt. Es wäre super, wenn Modellprojekte dafür in Schleswig-Holstein entstehen. Naja, das hat er gesagt. Ein schönes Umdenken, ein schönes neues Formen und Erkennen dieser Herausforderungen. Genau, und der Landesvorsitzende der Grünen in Schleswig-Holstein, Arvst Wagner, den ich auch... Der ist mir ein Begriff aus dem Jedermensch, die Zeitschrift Jedermensch, die in Wasserburg am Bodensee herausgegeben wird. Da gibt es den Eulenspiegel, Gasthof Eulenspiegel und ein Modell Wasserburg. Genau. Und der hat sich eben schon seit 2012 intensiv mit diesen Themen rund ums Grundeinkommen auseinandergesetzt. Aber vielleicht jetzt machen wir Musik. Genau, du sagst das Stichwort und dann sag die Musik an, gerne. Genau, es kommt Quentin Hanapi mit Raise Your Voice. From the bottom to the top, top, top, raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top, raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We have faith in our dreams and direction. You know we're going upstream and cross the ocean. Whoa, cross the ocean. Oh, from the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. I'm like a rope dancer. Keep moving, not too far. I'm searching some answers. Where can I find it all? Give my message to you. Feel it in every sense. There's so much things to do. Working on ourselves. Whoa, oh, oh, oh. Work on ourselves. From the bottom to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, top, top. Raise your voice, make it stop, stop, stop. Happiness comes from inside, don't search it out. Easy to understand what I'm talking about. Don't let nobody turn off your light. Stand for what you believe in, the good over evil. Let go of the bad thing and fight for your freedom. Don't wait for a better season. Ja, Schleswig-Holstein will ja neue Wege gehen mit dem Sozialpolitik und Grundeinkommen erproben. Ähnliches hat vielleicht auch Herr Müller in Berlin im Sinn, denn er will seinen Gedanken zum solidarischen Grundeinkommen jetzt im nächsten Jahr im zweiten Quartal in den Test geben. Ja, ein solidarisches Grundeinkommen, darüber haben wir hier ja schon mal gesprochen gehabt, ist natürlich kein bedingungsloses Grundeinkommen, sondern deutlich was anderes. Vielleicht kann man das auch kurz skizzieren, was die Elemente sind von dem solidarischen Grundeinkommen. Und Also so wie das bei mir angekommen ist, sieht das so aus, dass im Grunde Arbeitsplätze geschaffen werden, auch bei denen der dort geltende, in Berlin geltende Mindestlohn von 10,50 Euro die Stunde gezahlt wird. Und dass dann eben Menschen, die lange keinen Arbeitsplatz hatten, dann gemeinnützige Arbeit leisten sollen und dafür dann eben entlohnt werden sollen. Also und dafür, dass ich Leistungen für die Solidargemeinschaft erbringe, bekomme ich dann ein Grundeinkommen, das dann 10,50 Euro mal der Anzahl der Stunden wäre, würde sich ungefähr auf knappe 2000 Euro wahrscheinlich im Monat brutto zusammensummieren. Ja, und ich meine, es ist so die Frage, es ist ohne Zweifel ein neuer sozialpolitischer Ansatz, aber es ist, also mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und mit den Gedanken, die damit zusammenhängen, hat das wenig zu tun. Also weil das Problem ist ja dann immer, also wenn man dann nach gemeinnütziger Arbeit sucht, dass die Gefahr da ist, dass man letztlich Arbeit aus dem ersten Arbeitsmarkt nimmt und in den zweiten oder dritten Arbeitsmarkt verschiebt. Ja, also dadurch letztlich dann auch wieder indirekt Arbeitslosigkeit fördert. Also das ist immer schwierig, das abzugrenzen. Was ist jetzt, also wie vermeidet man, dass es einfach nur schlecht bezahlte Arbeitsplätze sind, ja, die da entstehen? Ja, was mir eigentlich auch hoch missfällt, ist, dass man diesem Thema, ich leiste etwas für die Gemeinschaft, dass man das konnotiert damit, dass das eine geringwertige Leistung ist. 10,50 Euro. Warum sind die gemeinschaftsschädlichen Tätigkeiten die hochbezahlten? Warum sind die gemeinschaftlichen nahen Tätigkeiten, sei es die Erziehung, sei es Kinder, dem Umgang mit Kindern, mit anderen Menschen. Warum ist das etwas, was eigentlich ein Niedriglohnsektor ist, statt dass man den weiterentwickelt? Weil ich glaube, das ist die Herausforderung in der heutigen Gesellschaft, gerade diese Bereiche aufzuwerten und nicht eben genau dafür dann zu verwenden, dass man sagt, ja, wenn du im Moment keine Lage hast, einen Arbeitsplatz zu finden, dann tu doch was für die Gemeinschaft und dann bekommst du ein bisschen was. Das heißt ja letztendlich, dass ich dem eigentlich einen geringen Wert zumesse. Ja, weil es natürlich auch ganz in der Logik der Lohnarbeit bleibt. Und ich denke, vielleicht ist es für die eine oder den anderen in Berlin hilfreich, dass es solche Programme gibt. Aber das berührt nicht, also die grundsätzlicheren Ebenen, auf denen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen spielt. Ich fand es interessant, ich habe ja vorhin erwähnt, dass eben der Herr Matz da in dem Vorwort so ein flammendes Plädoyer für das bedingungslose Grundeinkommen hielt. Und dann gab es also eine Antwort von Ralf Stegner, dem Vizevorsitzenden der SPD, der auch aus Schleswig-Holstein kommt: Das bedingungslose Grundeinkommen ist unsozial. Und auch im Vorwärts. Und eine dann sehr starke gewerkschaftliche Position auch an der Stelle. Ja, das stimmt. Da werden wir vielleicht in einer künftigen Sendung das noch uns genauer anschauen. Allerdings gab es dann auch wieder im Vorwärts dazu wieder eine Antwort. Dann gab es eben eine Antwort von Frau Mera Zaremba. Also Vorwärts ist die Zeitschrift der SPD. Die Zeitschrift der SPD, ja. Mhm. Und die schreibt wiederum, wie das Grundeinkommen die Menschen für die Digitalisierung wappnet. Ja. Also man sieht, da kommt eine Diskussion in Gang. Es gab dann auch tatsächlich am 8. Oktober im Willy-Brandt-Haus in Berlin eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zwischen Herrn Stegner und ich denke, es ist eine Frau Mera Zaremba. Und es tut sich da was. Frau Nahles hat ja dann in der Zeit am 11. Oktober unter anderem gemeint, also sie wollen sich aus dem gedanklichen Gefängnis der Agenda-Politik befreien. Wir werden ein neues, modernes Sozialstaatskonzept entwickeln für den Sozialstaat 2025. Wir werden damit einigen Sachen aufräumen, die uns als SPD immer noch blockieren. Es wird die sozialdemokratische Antwort auf die Herausforderungen des digitalen Kapitalismus sein. Also man kann gespannt sein. Jedenfalls ist da auch was in Bewegung im Moment. Ne? Es ist und auch eine gute Idee, sich von der Agenda 2010 ja. zu verabschieden. Ja, die Herausforderung oder das Problem unserer deutschen Gesellschaft, wenn man es ganz extrem sagt, dann ist das eigentlich die Grundlage für die AfD. Mhm. Mit Grundlage an der Stelle. Mhm. Klar, und das Thema auch, wie erhalten wir gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also ja. Augenhöhe untereinander, und das sind halt diese Dinge, die da verloren gegangen sind. So. Wenn wir Platz für den nächsten Block haben wollen, dann sollen wir dann die Musik gehen? Machen, ja. Dann kündige sie an, Margit, für uns. Genau, jetzt kommt Lower Love Day mit Is It Right? Ja, wie wir gesehen haben an den Beispielen in Schleswig-Holstein und Berlin, es kommt die Thematik der Existenzsicherung und der Neugestaltung von den sozialen Systemen immer mehr ins Blickfeld und die Auseinandersetzung. Ein anderes Feld, das ist in dem Fall bundesweit, ist, dass sich Menschen über Existenzsicherung für Kinder damit auseinandersetzen. Und das ist eine breitere Trägerschaft, und darüber kannst du, Jochen, uns vielleicht etwas erzählen. Ja, erstmal möchte ich vielleicht sagen, dass natürlich für uns das Thema Kindergrundsicherung immer mal in den Blick kam. Jetzt mehr von der Seite her, dass Menschen, die sich eben für das bedingungslose Grundeinkommen hier in München einsetzen, sich überlegten, also vielleicht wäre es ja gar nicht so schlecht, wenn man das schrittweise einführen könnte. Und dann wäre eben der Bereich Kinder und Jugendliche ein möglicher Ansatzpunkt. Also wir haben ein Hineinwachsen, letztendlich bei jungen Menschen hineinwachsen in Grundeinkommen dann unter Umständen. Ja, also das war so die Perspektive, wie wir früher schon mal auf dieses Thema kamen. Und vor allem heute in Kindergeld ist ja auch bedingungslos. Stimmt. Also klar. Altersabhängig, aber es ist einkommensunabhängig und so weiter, für bestimmte Dinge viel unabhängig. Jetzt denk ich so, dass natürlich muss man dann, also das fiel mir dann auf, wo ich mich jetzt damit beschäftigte und wir uns damit beschäftigten, dass das schon auch ein besonderer Bereich ist, der wieder seine eigenen Aspekte hat. Also die jetzt nicht nur die finanzielle Seite betreffen, die wir vom bedingungslosen Grundeinkommen her eher sahen. Also ich denke, dass es in Deutschland eine traditionelle Schieflage gibt. Also 1957 ist ja das Jahr, was man mit dem Generationenvertrag verbindet. Und das war also die Einrichtung der Rentenversicherung in ihrer jetzigen Form, wo man jetzt sozusagen von den arbeitenden Jahrgängen zu den älteren Menschen einen Vertrag schloss mit dem Umlageverfahren in der Rentenversicherung, was sich ja sehr gut behauptet hat, auch im Vergleich zu den kapitalgedeckten Alterssicherungssystemen in den USA im Zusammenhang mit der Finanzkrise und so. Aber zur Geburt hin, also zur anderen Seite hin, zum Kinderkriegen und Kinderbegleiten hin, da fehlte eigentlich, das war schon damals offensichtlich, da fehlte etwas Entsprechendes. Adenauer meinte dazu lapidar, Kinder kriegen die Leute immer. Ja, das war so ein Schlagwort. Und von daher ist in der deutschen Gesellschaft da ein Mangel. Vor allem ist es ja auch so, dass die Entwicklungen in der Gesellschaft immer mehr zu Verwerfungen in den Chancen und in den Biografien führen. Man erkennt immer mehr, dass letztendlich Kinder aus bildungsnahen Bereichen, dass die es leicht tun und dass Kinder mit bildungsfernen Situationen oder mit Armut letztendlich in ihren Entwicklungen einfach ferner sind und im Nachteil sind und dadurch die Chancen für die zukünftige Generation vertan werden, dass da was verloren geht. Das ist aber eine Besonderheit Deutschlands, dass die diskriminierenden Folgen schwieriger sozial-ökonomischer Verhältnisse bei den Eltern auf die Kinder besonders hart durchschlagen. Also und von daher auch die Schichten relativ undurchlässig sind. Ne? Also das ist in anderen Ländern anders. Also da wird oft Finnland als Gegenbeispiel erwähnt, auch überhaupt skandinavische Länder, die viel mehr Aufmerksamkeit darauf richten, dass das, was man dann oft Infrastruktur nennt, also dass Kinder von den Kinderkrippen angefangen, also der ganze Bildungsweg junger Menschen, dass der Begleitungsweg und Bildungsweg, dass der viel besser ausgestattet ist und dass von daher eben Schwächen in den Elternhäusern besser ausgeglichen werden. Und das ist sicher auch ein Punkt, der auch in dieser Diskussion um die Kindergrundsicherung eine Rolle spielt, weil natürlich auch ins Feld geführt wird das Argument, dass es eben nicht nur darauf ankommt, die Eltern mit hinreichend Geldmitteln auszustatten, sondern eben auch darauf ankommt, dass die ganzen Rahmenbedingungen stimmen, unter denen Kindheit dann wachsen kann. Also auch Teilhabe an Freizeitaktivitäten und die Unterstützung oder Förderung im schulischen Bereich oder dem Hausaufgabenbereich. Da gibt es sicherlich viele Dinge, die einfach Teilhabe und auch Erfahrungen und Erkenntnisse und auch Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein auch und damit auf die Biografie und auf die Entfaltung eines Menschen Einfluss haben. Ja, und sagen wir, diese Themen sind in den letzten Jahren ja auch verfassungsrechtlich angeschaut worden. Also würde im Grunde ein sächliches Existenzminimum, also für den Lebensunterhalt definiert. Das liegt, soweit ich weiß, im Moment bei 399 Euro im Monat. Und ein Anteil sozusagen Teilhabe, also Betreuung, Erziehung, Ausbildung, den setzt man dann mit 220 Euro im Monat an und landet dann verfassungsrechtlich beim Existenzminimum von 619 Euro. Und das spielt jetzt auch in diesen Diskussionen über eine Kindergrundsicherung eine Rolle, also als Orientierungsmarke, wobei natürlich verschiedene Akteure dann auch darauf hinweisen, dass man eigentlich erstmal den Bedarf von Kindern vernünftig ermitteln müsste, dass man einen Blick drauf werfen müsste, wie kommen solche Zahlen denn überhaupt zustande. Ne? Demgegenüber steht heutzutage ein Kindergeld von 184 Euro, glaube ich, sind es pro Kind. Fürs Erste dann, das steigert erste, sich ja. dann. Ja. Also das sieht man die Diskrepanz und also über steuerfreie Beträge, wenn man jetzt 900 Euro freigibt oder 600 Euro für ein Kind, dann heißt das nicht, dass das Geld vom Staat in der Form zur Verfügung steht. Die Eltern müssen ein entsprechendes Einkommen haben, sodass ein bestimmter Betrag für das Kind zur Verfügung steht und eine Entlastung durch den Staat. Aber wenn jemand im Armutsbereich ist, stehen ihm nur bestimmte Beträge zur Verfügung, die nicht an den Bedarf heranreichen, den da ermittelt worden ist. Das heißt, ja, fern. Und das ist auch so, dass das so die zweite Ungerechtigkeit ist, ne? Dass durch dieses Nebeneinander die Wahlmöglichkeit zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag, man einfach sagen kann, Kinderfreibetrag, das bedeutet dann im Grunde 300 Euro pro Kind ungefähr, ja, Kindergeld 184 oder so beim ersten Kind. Und da ist einfach eine klaffende Lücke. Das heißt, die Bessergestellten werden vom Staat auch mehr gefördert. Und ja, wenn ich letztendlich die finanziellen Mittel nicht habe, dann kann ich die fehlenden, ich sage jetzt mal 400 Euro, gar nicht dazulegen, ja, klar, für mein Kind. Also ich muss an dem Kind sparen. Das heißt, ich spare natürlich an Teilhabe, ich spare an bestimmten Unterstützungen, Leistungen. Und das Ganze wird auf Minimum gefahren. Und entsprechend ist die Entwicklung dann auch dadurch beeinflusst, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Ja, und ich meine, da hat sich eben, ich meine, es gibt relativ viele Ansätze, die also erstens sagen, also so kann es nicht weitergehen, also wir wollen das so nicht weiter ertragen, also diese Spaltung nicht weiter ertragen. Ne? Mhm. Und dann auch eben relativ viele Ansätze, also Bündnis 90 Die Grünen und eben auch dieses Bündnis Kindergrundsicherung, die eben sagen, wir wollen dann eben einen festen Betrag, den bedarfsunabhängig für alle, der für alle Kinder ausgezahlt wird bis zum 18. Lebensjahr. Es gibt dann Varianten, also bei manchen Ansätzen oder Vorschlägen wird dann auch noch die Studienzeit mit einbezogen und andere machen dann mit 18 Schluss. Das mag ja auch Sinn machen, wenn man jetzt den Ausbildungsbereich nochmal ab 19 dann für sich neu gestaltet, was dann eigentlich so mitgedacht wird. Aber da merkt man dann eben, dass tatsächlich bei vielen Vorschlägen dieser Gedanke durchkommt, dass man eben sagt, es hat gar keinen Sinn, da jetzt einen riesen bedarfsbezogenen Apparat aufzuziehen, sondern erstmal gibt es einen Grundbetrag, der sich am verfassungsgerichtlich geklärten Existenzminimum orientiert. Und dann gibt es noch Zusatzbedarfe für einzelne Themen, die dadurch nicht durchgestrichen werden. Ne? Also das ist oft so der Grundeinsatz. Und man hat bei vielen Modellen so den Vorschlag, dass sich das dann über die Steuerbesteuerung wieder ausgleicht. Also dass dann dadurch, dass das in die Progression einbezogen wird, faktisch dann die Besserverdienenden doch weniger davon kriegen. Genau, das, ich habe gesehen, letztendlich die Beträge gehen bis zu so 536 oder sowas Euro. De facto aber bei Leuten, die ein entsprechendes Einkommen haben und dann dieses Geld versteuern müssen, dann bleibt dort 200 irgendwas 80 oder sowas übrig um den Dreh rum, während bei wirklich Einkommensschwachen eigentlich der komplette Betrag bleibt. Und das ist natürlich eine ganz andere Sozialpolitik. Die Schere geht in eine andere Richtung, in dem Fall zum Wohle der Kinder. Ja, haben wir das? Jetzt müssen wir das, du sagst uns schon, wir müssen das Thema jetzt schließen und zur Musik gehen. Lass uns noch kurz das runden. Also hier geschieht auch ein ganz neuer Aspekt, dass man die Gesellschaft oder die menschlichen Bedürfnisse hier mal für eine Teilgruppe, für die jungen Menschen betrachtet. Ein Teilaspekt, der irgendwo eine Synchronität mit oder eine Parallelität mit Grundeinkommensgedanken durchaus hat. Ja. Und letztendlich, dass man auch sagt, Moment mal, wie will man Zukunft gestalten, wenn man heute jungen Menschen die Entwicklung nicht entsprechend so fördert, sodass sie ihr ganzes Potenzial, was in ihnen steckt, auch entfalten können, unabhängig von ihrer Herkunft. Da liegt für mich auch was wirklich Gesellschaftsveränderndes drin, ne? Dass überhaupt eine Tendenz da ist zu sagen, wir müssen als Gesellschaft die jungen Menschen, die heranwachsenden Menschen stärker unterstützen. Ne? Mhm. Und also Bündnis Kindergrundsicherung, da kann man sich das auch im Internet anschauen, ist ein breites Bündnis von sozial engagierten Verbänden. Ja, von Sozialträgern und Sozialverbänden. So, jetzt darfst du die Musikankündigung. Jetzt machen wir wieder Musik. Und wir können danach haben wir Hinweise und Termine, also gerne Bleistift und Papier bereitlegen. Aber erst kommt Lilly Wolf mit Good Problems. Treadmill to the sky. Umdenken war das Thema heute in unserer Sendung. Und wenn Sie selbst an einem Weiterdenken-Prozess sich beteiligen wollen, vielleicht ist der Austausch auch mit anderen Menschen hilfreich. Und die Möglichkeit im Raum München können wir Ihnen jetzt nennen, die mit Ihnen unseren Hinweisen und der Terminen. Ja, also das 100. BGE-Café findet am Samstag, den 3. November 2018 zwischen 13 und 15 Uhr im Café Amadeus statt, in der Bayerstraße 93 in München. Man kann einfach ohne Anmeldung hingehen und kann auch später kommen und kann sich einfach da einbringen. Hoffentlich stimmt unsere Zählung, aber wir kamen auf 100. Ja. Dann der Stammtisch der Initiative Grundeinkommen in München trifft sich am Mittwoch, den 14.11. um 18 Uhr bis 20.30 Uhr und zwar im 5 vor 12, dein Feldcafé in der Georgenschweigstraße 26 in München. Ja, das sind Mitglieder der Initiative Grundeinkommen in München. Das ist eine freie und unabhängige Gruppierung von Menschen und sie können ohne Anmeldung einfach hingehen und sich austauschen. Also lassen Sie sich mal von dem Begriff Stammtisch nicht so abschrecken, sondern gehen Sie einfach mal hin, denn das heißt einfach nur, dass dort sich regelmäßig Menschen treffen und es ist offen für Leute zum Dazukommen. Ja, und der dritte und letzte Hinweis und Termin ist die Gruppe BGE4U und die trifft sich am Tag danach, am Donnerstag, den 15. November um 19 Uhr. Die Veranstaltung geht bis etwa gegen 21 Uhr im Eine Welthaus, wieder ist es, in der Schwanthaler Straße Nummer 80 im Rückgebäude. Und das ist ein offenes Treffen. Der Aushang, der Raum ist im Aushang zu finden am Eingang. So, dann haben wir gleich Musik und dann jetzt, haben wir Abkündigung. Genau, jetzt kommen The Rabbits mit Brambles and Blackberries. Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf LoRa München. Die Redaktion hatten Margit Volk, Jochen Balzer und Jürgen Greiner. In der Technik wurden wir begleitet von Felix Jakowitz. Und die Musikauswahl dieser schönen Titel hatte Margit Volk. Kommentare und Anregungen können Sie uns gerne senden an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. München mit UE. So, nochmals hören, wenn Sie etwas verpasst haben oder die Sendung weiterempfehlen wollen oder einfach, wenn es Ihnen gut gefallen hat, können Sie die Sendung als Wiederholung hier auf LoRa morgen früh um 4 Uhr und um 13 Uhr mittags auf DAB Plus und in Kürze auch auf der Homepage als Podcast, sage ich jetzt mal, als Stream, dann bei www.grundeinkommen-münchen.de. Unsere nächste Sendung wird sein am 28. November. Und das wird spannend. Da ist die Hessenwahl noch. Okay. Und dann schauen wir mal, was sich da tut. Oh ja. Die wird noch spannender. So, aber jetzt hier auf LoRa München um 20 Uhr geht es weiter mit einer Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaft und die beschäftigen sich mit Aufgaben und Chancen der Linken in Europa. Die haben da einen Referenten, der im BGB-Haus im Mai gesprochen hat, über den sie wohl berichten werden. So, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir verabschieden uns für heute und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie es. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.